Yippee-yo, yippee-yay. Yo, früher war das nicht so. Yippee-yo, yippee-yay. Yippee-yo, yippee-yay. Yo, früher war das nicht so. Yippee-yo, yippee-yay. Yippee-yo, yippee-yay. Auf die guten alten Zeiten. Yippee-yo, yippee-yay. Yippee-yo, yippee-yay. Auf die guten alten Zeiten. Yippee-yo, yippee-yay. Mich überkommt die Nostalgie und für einen Moment dreht die Welt sich einfach rückwärts zu der Zeit, die wir längst hinter uns gelassen haben, die auch nie wieder zurückkommt. Früher war das Leben wie der Humor in einer Sitcom. Wir nahmen alles nicht so ernst, haben in den Tag hineingelebt, haben in unsere Blanks furchtbar schlechte Freestyles reingedreht. Wie ein Prophet wollten wir mit Worten konkret wirken und begeistern mit dem Durchbruch, dass da sein erleichtern. Manchmal auch gewaltsam mit dem Kopf durch die Wand, doch immer mit Verstand, doch wir waren unserer Zeit voraus. Angesagt war nur Haut drauf, Mucke, Sinus, Text, Better Rap. Doch wenn mein Bruder mit den Tennern scratcht, dann weiß ich, nur das Team hat sich geändert und die Zahl auf dem Kalender und der Ausblick aus dem Fenster. Ansonsten ist keine Veränderung erkennbar. Wir glauben immer noch, wir wären eines Tages Rapstars. Yippee-yo, yippee-yay. Yo, früher war das nicht so. Yippee-yo, yippee-yay. Yippee-yo, yippee-yay. Yo, früher war das nicht so. Yippee-yo, yippee-yay. Yippee-yo, yippee-yay. Auf die guten alten Zeiten. Yippee-yo, yippee-yay. Yippee-yo, yippee-yay. Auf die guten alten Zeiten. Yippee-yo, yippee-yay. Wenn ich denke an jene Zeit, fette Baggies, lange Shirts und meistens viel zu breit. Was kümmert uns Zukunft? Hauptsache im Gepäck ein paar Mark, etwas Gras und ein Haggy-Set. Von Dorf in die City, mit Mac und mit Jiggy. Und es stieg der Respekt und die Liebe zum Rap. Die erste Crew entstand und der Battle-Bunker. Ab dann holten wir die Crew von der Bühne runter. Ja, von Jam zu Jam, immer mit der Gang. Stoppen wir das Mic, war der Club am Brennen. Brachten Groupies und Flam und Hater zum Kochen. Aber auch wir sind am Triumph zerbrochen. Aber ist nicht schlimm, war ne coole Zeit. Die Welt lebt von Bewegung, für mich war's soweit. Wenn ich sehe, wie sie hängen und kein Tropfen klüger, steig ich in meinen Benz und hör die Mucke von früher. Yippee-yo, yippee-yay. Yo, früher war das nicht so. Yippee-yo, yippee-yay. Yippee-yo, yippee-yay. Yo, früher war das nicht so. Yippee-yo, yippee-yay. Yippee-yo, yippee-yay. Auf die guten alten Zeiten. Yippee-yo, yippee-yay. Yippee-yo, yippee-yay. Auf die guten alten Zeiten. Yippee-yo, yippee-yay. Yippee-yo, yippee-yay. Yo, früher war das nicht so. Yippee-yo, yippee-yay. Yippee-yo, yippee-yay. Yo, früher war das nicht so. Yippee-yo, yippee-yay. Yippee-yo, yippee-yay. Auf die guten alten Zeiten. Yippee-yo, yippee-yay. Yippee-yo, yippee-yay. Auf die guten alten Zeiten. Yippee-yo, yippee-yay.